Mach wenigstens die Tür zu! Wie sollen wir bei dem Lärm schlafen können, verdammt nochmal! Lichtenberger. Lichtenberger, wach doch auf. Mein Gott, wie kannst du schlafen? Lichtenberger. Bleib doch stehen. Ich kann nicht schlafen. Was ist? Ich kann nicht schlafen. Hast du auch überall abgeschlossen? Ach ja, ich habe überall abgeschlossen. Sieh mal den Mond, wie der scheint. Ich habe solche Angst. Oh ja, das ist gut. Frauen tut er doch nichts. Na, ich weiß nicht. Wirklich? Und wenn man ihm Geld gibt? Dass er es tut? Oh, du bist unverschämt. Manchmal beneide ich ihn. So? Ja, er ist frei. Er kann tun, was er will. Er soll bärenstark sein. Tatsächlich? Muss er ja auch sein. Er soll gut aussehen. Was würde passieren, wenn er käme? Mich würden sie erst fesseln, ja, in den Keller sperren und aus mir herauskriegen, wo das Geld ist. Und was ist mit mir? Na, vielleicht. So. Oder? Abscheulich. Oh, wie widerwärtig. Schändlich. Und dann das. Und ja, scheußlich. Das. Und? Ja, schweinisch. Das. Ja, komm. Komm. Ja. Was sind das für Leute, Hannes? Freunde, Mara. Sie haben uns zu essen gebracht. Ich rufe Blut, Hannes. Du sollst nicht sprechen, bleib ganz ruhig. Ich bring dir gleich eine Suppe. Sag mal, wie sieht das hier denn aus? Es steht ja auf 3 Meilen kein Baum mehr. Da ist ja alles weg. Das war mal Mull. Das war mal Maras Kneipe. Da kam kein Polizist hin. Da waren die Köder und Holzhauer unter sich. Mull. Dahin machten sie sich in der Finsternis der Wälder auf, wenn es nachts zu laut schrie im Gestrüpp. Das war Schnaps und Weiberfleisch. Da waren wir unter uns mit Messern und Karten und Musik. Im Herbst kamen die Franzosen. Mara hat das Geschäft ihres Lebens gemacht. Als es Winter war, wurde es wieder still. Da standen die 6 Hütten in einer Wüste aus Baumstümpfen. Da versiegten die Brunnen. Sie packten zusammen, was zusammenzupacken war, und zogen weg. Nur Mara blieb. Sag mal, warum hast du dich ausgerechnet hier verkrochen? Und wir müssen dir das Essen nachschleppen? Ich wusste nicht, dass es so aussieht hier. Als ich kam, lag Mara schon 3 Tage. Es hatte mit Schüttelfrost angefangen, dann kamen Stiche in der Brust und blutiger Husten. Die Stiche haben nachgelassen. Der Husten ist jetzt rostbraun. Übersteht es? Nein. Aber so lange bleibe ich bei ihr. Du sitzt hier wie auf einem Tablett in dieser Wüste aus Baumstümpfen und Gestrüpp. Wenn der Förster Rauch aus dem Schornstein sieht und Leute holt, dann bist du geliefert. Ich bleibe bei ihr, bis es vorbei ist. Und was macht unser kleiner Polizist im Lauschieder Hof, der Spitzel? Er kauft einen Wald nach dem anderen. Natürlich erst nach Lieferung. Aber mit dem Begrüßungsschnaps ist er nicht knauserig. Warum räumst du den Kasper nicht ab? Ist doch witzig, er gefällt mir. Der weiß auch nicht, wo er hingehört. Mir gefällt er nicht. Über Mainz hat er schon alles gesagt, was er weiß. Viel war es nicht. Also was noch? Das ist keiner von Beckers Leuten. Mal sehen. Wir treffen uns am Donnerstag hier. Ihr müsst jetzt gehen. Morgen, bester Tannenwald. 80-jährig. Und wo, sagtet ihr? Mul bei Börfing. Ich hab dort Land. Circa 200 Morgen. Gratuliere. Dann seid ihr ein reicher Mann. Zeig doch mal. Noch ein Wein. Oho. Was ist? Ich sehe mir eure Hände an. Eure Kleider. Wisst ihr, wie sich Leute anziehen, die so reich sind, wie ihr mich glauben machen wollt? Wisst ihr, was die für Hände haben? Hm? Meint ihr, die kommen in eine derartige Spelunke, um persönlich ein paar Klafter Holz zu verkaufen? Ich kenne den Mann auch nicht. Vielleicht hat er sich einen Spaß erlauben wollen. Los, verschwinde aber schnell. Ab. Verschwinde. Böckler ist nicht dumm. Vielleicht ist er ja ganz nah. Vielleicht war er sogar schon einmal in der Schenke und hat mich beobachtet. Der ist bestimmt nicht weit. Seine Leute haben ihm von mir erzählt. Das sieht mir zu und lacht. Dass ich ihn beobachte. Spielt aber ganz ruhig seine Komödie. Kaltblütig. Wartet, dass ich einen Fehler mache. Dass ich komme und in die Falle gehe. Wir belauern uns. Wer macht den ersten Fehler? Hannes. Du darfst nicht so viel reden, Mara. Schön geträumt. Ich bin zwischen den Tannen über dem Weiher gestanden. Unten im Wasser bist du geschwommen. Weiß und schlank im grünen Wasser. Wie damals. Nicht so viel sprechen. Dunkel wird und der Mond über den Tannen aufsteigt. Ich hatte Angst, als ich zum ersten Mal in deine Kammer kam. Ich war eine alte Frau. Du musstest hinsehen. Du musstest sehen, wie ich war. Du darfst nicht so viel reden, Mara. Ich hab dir Reisbrei gekocht mit Rot im Meersaft.